Hören Sie nun die Ansprache zum Weihnachtsfest von Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger. Meine lieben Landsleute, ereignisreiche Wochen liegen hinter uns. Nun ist auch in der Politik ein wenig Ruhe eingekehrt, die Ruhe vor dem Weihnachtsfest. Wir sollten diese stilleren Tage zu einem Rückblick nutzen und zu einigen Gedanken, die in die Zukunft weisen. Wir haben eine neue Regierung, in der sich zum ersten Mal die beiden großen Parteien, die sich seit dem Beginn der Bundesrepublik gegenüberstanden, zu einer Koalition vereinigt haben. Was dazu zu sagen ist, habe ich in meiner Regierungserklärung vorgetragen. Wir wollen in einem zeitlich begrenzten Bündnis gemeinsam mit einer großen Mehrheit im Bundestag große und schwierige innen- und außenpolitische Aufgaben zu lösen versuchen. Kein Politiker kann sein Amt antreten, ohne ungelöste Aufgaben vorzufinden. Jeder Politiker wird ungelöste Aufgaben hinterlassen. Ich hoffe aber, dass mein Nachfolger mir einmal das Maß an Pflichterfüllung und Hingabe zugestehen kann, das ich meinem Vorgänger Ludwig Erhard bezeugen darf. Dankbar gedenke ich auch unseres ersten Bundeskanzlers Konrad Adenauers, den die Welt als einen der großen Baumeister Europas verehrt und der trotz seines hohen Alters noch immer unermüdlich wirkt. Ich denke mit Hochachtung an eine so leidenschaftlich kämpferische Natur wie die Kurt Schumachers oder an einen Mann des besonnenen Urteils wie Erich Ollenhauer. Und in Verehrung bewahre ich das Gedächtnis meines schwäbischen Landsmannes, unseres ersten Bundespräsidenten Theodor Heuss, der an der Prägung unserer neuen staatlichen Ordnung und unseres neuen staatlichen Stils so entscheidend mitgewirkt hat. Alle diese Männer, in welchem politischen Lage sie auch immer standen, in der Regierung oder in der Opposition, haben sich um unser Volk verdient gemacht. Und es ist für mich nicht leicht, ihr Erbe anzutreten und was sie geschaffen haben, zu bewahren. Aber an meinem festen Willen, diese Aufgabe zu bewältigen, wird es gewiss nicht fehlen. In der neuen Regierung sind Persönlichkeiten vertreten, deren Schicksal in den vergangenen Jahrzehnten durch das allgemeine Schicksal unseres Volkes auf ganz verschiedene Weise gestaltet wurde. Ihnen allen ging es um das Wohl und Heil unseres Volkes. Wenn wir uns nun in einer Regierung zusammengefunden haben, so mag das ein Symbol für eine Befriedung innerhalb unseres Volkes sein, ohne die wir unsere Zukunft nicht meistern könnten. Wir haben zunächst die schwierige Aufgabe, unseren jetzigen überlasteten Haushalt in Ordnung zu bringen und die künftigen Haushalte so zu gestalten, dass sie uns die Möglichkeit einer wirksamen Politik nach innen und außen erlauben. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Wirtschaft gesund und unsere Währung stabil bleibt. Dies ist auch die Voraussetzung für den Weiterbau einer gerechten sozialen Ordnung. Für die Außenpolitik habe ich in meiner Regierungserklärung gesagt, der Wille zum Frieden und zur Verständigung der Völker sei das erste Wort und das Grundanliegen der Außenpolitik dieser neuen Regierung. Das heißt nicht, dass wir die Lebensinteressen unseres Volkes dabei vergessen oder vernachlässigen, im Gegenteil. Nur wenn wir die Verfolgung dieser Interessen verbinden mit der Mitarbeit an der Sicherung eines dauerhaften und gerechten Friedens, den alle Völker ersehnen, werden wir auch unsere eigenen deutschen Probleme lösen können. Wir brauchen dafür das Vertrauen unserer Verbündeten und unserer Nachbarn. Seit 20 Jahren haben sich unser Volk, sein Parlament und seine jeweilige Regierung bemüht, Furcht und Misstrauen zu beseitigen durch Wort und Tat, durch die Mitarbeit an den Bemühungen um die europäische Einigung, der Atlantischen Gemeinschaft und einer weltweiten Entwicklungshilfe. Die Bereitschaft, vor allem unserer Jugend, durch eine weltoffene Gesinnung, dem Frieden, der Verständigung und der Wohlfahrt der Völker zu dienen, verdient Vertrauen und ein Echo des gleichen guten Willens. Wir wollen nicht nur mit unseren westlichen Nachbarn und Verbündeten noch enger und vertrauensvoller zusammenarbeiten als bisher, auch mit unseren östlichen Nachbarn wollen wir Schritt für Schritt die Beziehungen bessern, gegenseitiges Verständnis fördern, um eines Tages jene große europäische Friedensordnung zu gewinnen, die auch die Wiedervereinigung unseres geteilten deutschen Volkes einschließt. Unseren Landsleuten im anderen Teile Deutschlands, jenseits der Mauer und des Stacheldrahts, gilt in dieser Weihnachtszeit mein besonders herzlicher Gruß. Als ich den Eid schwor, als Kanzler der Bundesrepublik, meine Kraft dem deutschen Volke zu widmen, seinen Nutzen zu mehren und Schaden von ihm zu wenden, da habe ich über jene Grenze zu unseren Landsleuten hinüber gedacht und im Herzen diesen Eid für sie mitgeschworen. Nicht um sie zu bevormunden, die unter unsäglich harten Bedingungen sich menschlich und in den schweren Mühen ihrer täglichen Arbeit so bewährt haben, dass sie unser aller Achtung verdienen, sondern um ihnen zu sagen, dass ihr Schicksal allezeit von unserem Wissen und Gewissen umschlossen ist. Wir fangen nicht von Grund auf neu an. Vieles Gute ist vor uns geleistet worden, wir werden es bewahren und weiterführen. Aber wir werden auch Neues wagen und wirken. Dazu bedürfen wir des Vertrauens und der Unterstützung unseres ganzen Volkes. Gerade auch für jene Maßnahmen, die vom Einzelnen Opfer verlangen. Wir werden sie von allen Schichten unseres Volkes fordern müssen, um des Wohles dieses Volkes willen. Und ich habe das feste Vertrauen, dass unser Volk das verstehen und dazu bereit sein wird. Mein Gruß gilt Ihnen, meine deutschen Landsleute, aber auch den in Deutschland stationierten Soldaten und Angehörigen der uns verbündeten Mächte, sowie den Gastarbeitern und ihren Familien. Wer unseren Werktag und unsere Sorgen mit uns teilt, soll auch an unseren Festtagen nicht vergessen werden. Ihnen allen wünsche ich ein gesegnetes, frohes Weihnachtsfest. Es sprach Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger.